was mir seit gestern durch den Kopf geht. Assessorchen, in Berlin gibt es gewisse Randgemeinden. So 10.000 Seelen. Damit was anfangen. In die Hand nehmen und was draus machen. In Altholm alt werden. Unter diesen Schwachköpfen und Krämerseelen. Herr Bürgermeister, Sie sollten sich unbedingt den Brief... Wissen Sie was? Heute hauen wir über die Stränge. Gondeln an den See, unterwegs essen wir fein, vorausgesetzt die Bauern erkennen uns nicht und lassen uns nicht verhungern. Herr Bürgermeister, da ist ein Brief an Sie vom Regierungspräsidenten Temporius. Was? Als Ihr Vertreter habe ich den Brief geöffnet. Gareis eilt nach nebenan und Assessor Stein, die rechte Hand des Bürgermeisters, hat diesen Moment gefürchtet. Was für ein Empfangsgeschenk muss er seinem Chef präsentieren. Aber nebenan bleibt es ganz still. Und nach 1-2 Minuten kommt Gareis zurück, den Blick auf das Schriftstück in seiner Hand gerichtet. Ach ja, Assessor Stein, wir sitzen in der Scheiße. Temporius ist uns zuvorgekommen. Und ich dachte, Wunder, wie schlau ich war, als ich sofort zum Minister gefahren bin. Also das ist das, was man eine glatte Niederlage nennt. Piekbusch soll sofort den Fraxen ranholen. Jawohl. Fraxen seines Postens enthoben. Die Landesregierung kriecht vor den Bauern, sie verrät ihre eigene Polizei. Aber ich werde rumgehen beim Magistrat und alle ehrenwürdig verpflichten, dass sie das Maul halten. Jetzt wird scharf geschossen. Jetzt gibt es keine Gnade. Jetzt trete ich den Leuten vor den Bauch, wenn sie nicht tun, was ich will. Von diesem Brief darf kein Mensch wissen. Ja. Eine Viertelstunde später steht der Kommandeur der Altholmer Polizei vor Gareis Schreibtisch. Er ist ahnungslos, dass ihn der Regierungspräsident in Stolpe zum Schlachtopfer bestimmt hat, um die zornigen, unversöhnlichen Bauern zu besänftigen, ein Zeichen zu setzen für Versöhnung. Assessor Stein ist gespannt. Wie wird Gareis das dem Fraxen beibringen? Herr Bürgermeister, was gibt's? Hören Sie mal, Fraxen. Ich habe nachgegrast und mir nun Gewissheit verschafft. Da war doch was mit Ihrem Säbel. Bitte? Mit Ihrem Säbel. Ihnen soll während des Handgemenges am 26. Juli auf dem Markt Ihr Säbel abhanden gekommen sein. Ach, das... Aber nicht abhanden gekommen, sondern entwendet. Ihre Waffe entwendet. Abgenommen. Ich habe das anfangs für bösartiges Gemunkel in der Stadt gehalten, aber es ist die Wahrheit. Oder? Ja. Und das Tollste, der KPD-Funktionär Mattis ist triumphierend mit ihrem Säbel herumgezogen. Auch richtig? Ja. Wie? Ich habe Sie nicht verstanden. Jawohl. Ja. Mhm. Herr Oberinspektor, Sie haben das Wort. Sie antworten nicht. Vielleicht wollen Sie Zeit haben, sich Ihre Antworten zu überlegen. Sie sollen sie haben. Ich bitte Sie, nach Hause zu gehen, sich als im Urlaub befindlich anzusehen. Den Urlaub verbringen Sie nicht in Altholm. Er läuft vorläufig 4 Wochen. Sie geben mir Ihre Adresse. Ich mache Ihnen dann noch Mitteilung, ob der Urlaub verlängert wird. Das war alles. Herr Oberinspektor... Gott, Herr Bürgermeister, das verzeiht Ihnen der Fraxen nie. Verzeihen? Eines Tages wird er mir dafür danken. Sollte ich ihm sagen, dass ihn der Präsident seines Amtes enthoben hat? Erstens hätte er es weitergequatscht. Zweitens wäre sein Selbstwertgefühl völlig futsch gewesen. Jetzt ist er in der schönsten Wut auf mich. Das stellt ihm den Rücken. Er ist immer ein bisschen Semmel gewesen, der gute Fraxen. Eine sehr weiche Semmel. Mag er ruhig ein bisschen braun und kross werden. Im Morgengrauen heizt der Direktor des kleinen Zirkus Monte mit der Lötlampe den uralten Bulldog-Lanz an, den Traktor, der den Tross von Sack und Pack Mensch und Tier wieder hinter sich herschleppen wird, hin zum neuen Standort im Pommerschen. Und angekommen gibt es kein Ausholen, wie es auch nach jeder letzten Vorstellung keins gibt. Sofort abbauen und aufbauen, das ist Zirkusgesetz. Und dann ruckelt und zuckelt das kleine Universum los. Hinten angebunden, Abdullah das Kamel. Aber es kommt nicht außer Atem. Vorn das Zugpferd schafft nicht mehr als Schritttempo.